für jeden Tag, für jede Augenblicke will ich dir, Herr, von Herzen dankbar sein. Für alles das, was deine Hand uns schickt, für Windesweihen und für Sonnenschein, für jeden Tag, für jede Augenblicke will ich dir, Herr, von Herzen dankbar sein. Für alles das, was deine Hand uns schickt, für Windesweihen und für Sonnenschein. Du hast für mich dein teures Blut gegeben und starbst am Kreuz für mich im bitteren Schmerz. Die Nacht ist Sünd, jetzt kann ich ewig leben. Nun will ich danken, dir mein Herz. Für jeden Tag, für jede Augenblicke will ich dir, Herr, von Herzen dankbar sein. Für alles das, was deine Hand schicket, für Windesweihen und für Sonnenschein. Nicht Ehr und Ruhm will ich in diesem Leben, will als der Kleinste deiner Kinder sein. Du hast mir dieses Kindesrecht gegeben, zu singen dir auf Erden und mich freu. Für jeden Tag, für jede Augenblick